Deutschlandfunk Kultur am Donnerstagmorgen, 7.49 Uhr. Donnerstag, das ist Filmzeit bei uns. Und jetzt beginnen wir mal mit einer kleinen Rückblende. Vor einigen Jahren wurde Juno, der ungewöhnliche Familienfilm um eine junge, schwangere Frau, so zum Kultfilm. Und seitdem wartet man ja gespannt auf die neuen Filme des Regisseurs Jason Reitman und seiner Drehbuchautorin Diabolo Cody. Und in dieser Woche ist es tatsächlich soweit. Ab heute läuft Tully in unseren Kinos. Im Mittelpunkt eine überforderte Mutter von drei Kindern. Das Jüngste ist gerade zur Welt gekommen. Sie sind wohl eine tolle Mutter. Tolle Mütter organisieren Klassenfeste und Wohltätigkeitsveranstaltungen. Sie backen Cupcakes, die wie Minions aussehen. Für all diese Dinge bin ich einfach viel zu müde. Sogar nur, wenn ich mich anziehe, fühle ich mich ausgelaugt. Ich öffne den Kleiderschrank und denke, habe ich das nicht gerade erst getan? Ja, aber das ist der Nachteil, wenn man auf einem Planeten mit kurzen Sonnentagen lebt. Auf dem Jupiter sind sie ja noch kürzer. Sie sind wie ein Buch mit lustigen Fakten für unbeliebte Viertklässler. Ein Ausschnitt war das aus Tully. Und Anke Lewicke ist jetzt im Studio, unsere Filmkritikerin. Erstmal schönen guten Morgen. Guten Morgen. Kriegen wir hier ein Drama oder eine Komödie serviert? Welche Tonlage hat dieser Film? Also die Hauptfigur, die überforderte Mutter, die wir eben schon gehört haben, die wird von allen Marlo genannt. Und die hat schon das Talent, ihre Überforderung ins Absurd-Komische zu ziehen. Also sie ist schön mit einer Portion Ironie und Selbstironie ausgestattet. Mit der geht sie eben ihren Alltag an. Sie ist so schonungslos ehrlich, dadurch muss man schon häufig lachen. Und was mir auch ganz gut gefällt an dem Film ist, dass man sieht, dass sie so manchen Kompromiss eingeht mit dem Ehemann, mit den Lehrern, weil sie weiß, Konflikte kosten doch noch mehr Energie. Und das Gespräch, was wir eben gehört haben, das ist eben mit ihrer Neidnanny. Die hat sie von ihrem reichen Bruder spendiert bekommen. Die passt nachts auf das Kind auf, damit sie schlafen kann. Und diese junge Frau hat so vielfache Funktionen. Einmal ist sie so ein Spiegelbild, wie Tully als junge Frau mal ausgesehen hat. Dann ist sie so ein Über-Ich, also eine Kontrollinstanz. Dann ist sie ein Ideal-Ich, weil die junge Frau, die Träume hat, die Marlo auch mal als junge Frau hatte, dann ist sie auch so eine Märchenfigur. Und das Schöne an dem Film ist, je nachdem, welche Funktion diese Neidnanny gerade hat, ändert der Film seine Tonlage und ein bisschen, ja, kann man sagen, Bewegung kommt in den Film und in die Biografie von Marlo. Diese Marlo, die wird gespielt von Charlize Theron. Glaubt man ihr denn die große Überforderung? Ja, das glaubt man schon. Und mich hat das auch verblüfft. Also durch diesen Tonlagenwechsel kriegt der Film auch so was Episodisches. Und sie kriegt das wirklich hin. Sie ist heiter, melancholisch, traurig. Sie hält diese also wirklich diese Tonlagen zusammen. Aber was mich so ein bisschen gewundert hat, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, oh, gerade habe ich sie in Atomic Blonde ja noch so gärtenschlank gesehen. Und jetzt so mit Rundungen sind die andigitalisiert. Und dann war überall und? Zu lesen, ja, sie hat 20, 25 Kilo zugenommen. Und dann denke ich eigentlich, ja, warum muss ich überhaupt darüber nachdenken, dass wirklich eine Schwangere, also eine Frau, die dreimal Mutter geworden ist, die ist eben auch rundlich. Aber dass das so ein nicht Thema, alle. Nicht alle, aber viele, vor allen Dingen, wenn man keine Zeit hat, wie sie eben in den Gym zu gehen, dass das einfach realistisch ist. Aber dass das eben schon wir so verblendet sind von den ganzen Kinobildern, dass Frauen immer diese Idealmaße haben müssen. Ich finde, da ist der Film auch ein ganz gutes Lehrstück in dieser Hinsicht. Also, eine zufriedene Anke Lewicke. Dann wechseln wir jetzt mal das Genre und wir wechseln die Szenerie und blicken jetzt gefühlt in die Weite des Westens. In Feinde wird ein US-Soldat mit einer sehr überraschenden Aufgabe beauftragt, die so gar nicht in sein Weltbild passt. Hier ein Ausschnitt. Captain, Sie kennen Chief Yellowhawk. Die Army will, dass der Chief ohne Zwischenfälle sicher in seine Heimat in Montana geleitet wird. Dieser Indianer, was er getan hat. Er ist ein Schlechter. Dann werden Sie zwei sich ja prächtig verstehen. Ich habe Wilde getötet, weil es meine Aufgabe ist. Sie haben keine Ahnung, was der Krieg aus einem macht. Also der Held muss hier einen Indianerhäuptling, also den Feind, beschützen. Mit was für einer Art Western bekommen wir es denn hier zu tun? Mit einem Spät, einem Neo oder einem klassischen Western? Na, ich könnte jetzt mit vielen Adjektiven kommen. Also er ist realistisch, stylisch und sehr rau. Also das Ganze hat einen Epilog, da sieht man, wie eine Farmerfamilie wirklich abgeschlachtet wird von amerikanischen Ureinwohnern. Und diesen rauen Tonfall behält der Film die ganze Zeit. Dann gibt es einen Schnitt und dann kriegt man eben diesen Helden vorgestellt von Christian Bale, der eben diesen Ideal Indianerhäuptling beschützen muss, weil er die Sprache kennt, weil er eben auch das Revier kennt. Und realistisch ist der Film eben in der Darstellung der Landschaft. Also man spürt die Härte der Landschaft. Wenn jemand verletzt ist, dann dauert es eben auch so lange. Die ganzen Kämpfe sind hart und trocken. Und stylisch ist der Film, weil er so verlangsamt ist, so sphärische Klänge hat. Und er wird eben auch zu so einem Psychotrip, wo eben dieser US-Soldat sich fragt, ob er nicht genauso ein Mörder ist wie der Indianer. Das Genre Western wird ja gerne immer politisch gelesen. Verhandelt dieser Film auch aktuelle Politik? Aktuelle Politik würde ich nicht sagen. Man kann natürlich sagen, dass es eben darum geht, ja, Rassismus sollte überwunden werden. Und das ist natürlich ein allgemeingültiges Thema. Mich hat der Film eher ein bisschen auch daran erinnert an Apokalypse Now, eine Reise in das Herz der Finsternis. Also ich finde diesen Helden so interessant, weil der so traumatisiert ist, ein Anti-Held. Das hat mir eigentlich gefallen. Was mir dann aber nicht gefallen hat, ist, dass die amerikanischen Ureinwohner eigentlich wieder nur Stichwortgeber sind. Sie sind so die Reflexionsmatrix, dass der Weiße über sich selbst nachdenken kann. Und das ist mir zu wenig gewesen. Anke Lewicke, unsere Filmkritikerin über Feinde und Tully. Beide Filme kommen heute in die Kinos.